Hallo, hier ist Daniel Ginzek und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir senden heute quasi live aus dem Nordkurvensaal in der Volkswagen Arena. Und ich habe die Ultras zu Gast von den Green White Angels und dem Verein Nordkurve e.V., da reden wir schön drüber. Aber natürlich auch über das Spiel, die Niederlage unserer Wölfe beim FC Schalke und werfen natürlich auch einen Blick nach vorne. Spiel gegen Leverkusen steht vor der Tür, da habe ich meinen Experten hier im Wölferadio zu Gast und das ist Kevin Scheuren. Nordkurve. McKennie mit viel Platz auf der rechten Wolfsburger Abwehrseite wird verfolgt von wem? Der kann ihn nicht halten. McKennie jetzt zentral schon vor dem 16er. Spiel drüber auf Caligiuri. Der hat die Möglichkeit abzuschließen. Lässt Roussillon stehen. Schießt und Tor. Was ist denn los? Ja, das hat sich leider angedeutet, liebe Wölferadio Arena Live-Zuhörer. Man hat ihn schon in der Entstehung des Angriffs gesehen, jetzt wo 78 Minuten gespielt sind, dass das brandgefährlich werden würde für den VfL Wolfsburg. Und ich befürchte, dass jetzt 12 Minuten vor Schluss Schalke vielleicht der Lucky Punch gelungen ist. Ja, scheiße, so hat es geklungen bei Wölferadio Arena Live am Samstag. Das war nämlich ja der gute Kalli. Gott hab ihn selig, hätte ich jetzt fast gesagt, der für uns doch damals die Fußballschuhe geschnürt hat, sogar Pokalsieger geworden ist, muss natürlich ausgerechnet Kalli das 2-1 machen. Ja, und dadurch die erste Niederlage in der Rückrunde im ersten Spiel, gleich für unsere Wölfe, sehr, sehr ärgerlich. Ja, da werden wir gleich natürlich ein bisschen genauer drüber sprechen. Und ich habe es ja eben schon angekündigt im Vorspann, wieder eine besondere Sendung heute, denn wir sind hier im Nordkurvensaal. Man hört so ein bisschen hallig. Hallig deswegen natürlich, weil ja auch abseits der Spieltage, also Spieltage ist ja hier immer voll, aber jetzt, wo wir uns hier reingesetzt haben, ist natürlich leer. Entsprechend ist von der Akustik bitte ich das zu entschuldigen. Aber meine Gäste sind natürlich so exquisit, dass das darüber hinwegtäuscht, dass die ja, da lachen sie schon, ne? Ja, dass heute die Akustik vielleicht nicht so gut ist. Und zwar habe ich die Ultras zu Gast von den Green White Angels und vom Nordkurvenverein e.V. Und das ist zum einen der. Ja, mein Name ist Bernd Schaudin und ich bin der Vorsitzende der Nordkurve Wolfsburg e.V. Und ja, bin 53 Jahre alt. Und deine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Lesen? Ja, Hobbys. Hobbys ist Tennis und Minigolf. Ach, kommt ja. Schön. Nein, natürlich nicht. Natürlich stehen wir voll hinter unserem Verein. Ja. Und wir wollen immer hoffen, dass wir vernünftig spielen. Und natürlich noch in der Rückrunde möglichst viele Siege holen, damit wir dann wirklich ganz beruhigt dem entgegenschauen können, was dann da passieren wird, ja, am Ende der Saison. Genau, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Und außerdem ist auch noch zu Gast der Stefan. Ich bin, wie gesagt, Mitglied Green White Angels, zuzüglich auch noch gleich stellvertretender Vorsitzender vom Nordkurven Wolfsburg e.V. und der Hauptverantwortliche vom Nordkurven Saal, der an dem Spieltag betreibt mit. Ah, sehr schön. Also, wenn er Lob oder Beschwerden habt, gleich den Stefan sozusagen. Das können wir natürlich dann auch nochmal thematisieren, was hier so an den Spieltagen los ist. Ja, und einer fehlt noch. Der Matze hatte sich noch angekündigt. Der verzögert sich. Den nehmen wir einfach hier mit rein nachher gleich, wenn er mit dabei ist. Ja, erstmal Bernd und Stefan, schön, dass ihr Zeit habt, mit mir hier durch die Sendung zu führen sozusagen. Lass mal gleich sportlich einsteigen. Spiel gegen Schalke. Da haben ja hinterher eine Menge Leute abgekotzt, inklusive Spieler, Verantwortliche und so weiter. Unnötig tatsächlich? Oder vielleicht auch, kann man auch was Positives mitnehmen, sagen wir es mal so? Ja, positiv kann man mitnehmen die erste Halbzeit, also abzüglich der ersten 10 Minuten. Und ja, die erste Hälfte war eigentlich gut gespielt. Schalke hat ja so gut wie gar keine Chancen gehabt. Ist natürlich blöde, wenn man durch so ein blödes Elfmeter-Tor ins Hintertreffen gerät, aber als Verteidiger muss ich doch schon ein bisschen anders im 16er agieren als der Willian. Und ich denke mal, der hat schon einige Punkte hier gekostet, sprich Kopfball, Rückgabe und sonstiges. Ja, da kommen wir auch besonders nochmal drauf, auf den Kameraden nachher. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, Chancen waren da, das zweite oder dritte Tor in der ersten Hälfte zu machen. Ja, aber warum die Jungs da in der zweiten Hälfte sich so haben reindrücken lassen, vor allen Dingen in den letzten 20 Minuten, ist mir ein Rätsel. Also eigentlich sind sie konditionell eigentlich auf einem Top-Niveau, schätze ich doch mal, oder gehe ich mal von aus. Und war unnötig, ärgerlich. Aber es heißt ja, Mund abputzen und weiter geht's. Ja. Unnötig, glaube ich, ist das Stichwort in dem Zusammenhang. Kannst du dir das erklären, dass der VfL in der zweiten Halbzeit so eingebrochen? Also eingebrochen will ich fast gar nicht sagen, aber er hat noch eine riesen Chance mit Weghorst und so. Aber dass wir quasi nicht anknüpfen konnten an die erste Halbzeit. Schwer zu sagen, woran es lag. Aber das ist so wieder Verfall in die alten Zeiten. Eine Halbzeit gut. Zweite Halbzeit, naja, mal gucken, was kommt. Und dann ist es wieder passiert. Schrillen da bei dir schon wieder die Alarmglocken oder Nein. Sagst du es noch cool? Nein, ist alles cool, aber es ist so wieder so ein kleiner Verfall in die alten Zeiten. So typisch, so eine Halbzeit war gut gespielt, also erste Halbzeit haben sie gut gespielt, jo, wir kriegen das irgendwie auf die Reihe und dann zweite Halbzeit, ja gut, warum, wieso, weshalb, das weiß keiner. Was natürlich auch, und das würde ich positiv noch deutlichst hervorheben, habe es auch schon ein paar Mal getan, unter anderem auf Facebook, nämlich das Tor unseres Youngsters. Ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der ein Bundesliga-Tor erzielt, Elvis Rexbejay. Geile Nummer, oder nicht? Ja, der hat jedenfalls vernünftig geschaltet. Während alle Schalker-Spieler mehr oder weniger abgeschaltet haben, hat er nochmal richtig durchgezogen, obwohl er dann nochmal versucht wurde, dass er nochmal ein Bein gestellt wurde. Aber ich fand das gut, dass er die Chance dann auch so genutzt hat und das Ding reingemacht hat. Ist halt nur ärgerlich, dass es halt nicht mal zum Punkt gereicht hat. Ja, klar, Punkt musst du auf alle Fälle mitnehmen. Und wie sich das Tor angehört hat am Samstag auf Schalke, das hören wir jetzt mal in dem kleinen Ausschnitt bei Wölfe Radio Arena Live. So, jetzt Angriff über rechts. Na, Steffen! Mit dem Kosten! Pfosten, Nackschuss, 6 Meter! Ja! Tor! Für den VfL Wolfsburg! Ja. Elvis Rexbejay, unser Youngster, macht sein erstes Bundesliga-Tor. Ja. Ist das geil, meine Damen und Herren. So, ist das geil? Ausgleich, habe ich gesagt. Jawohl, kurz abgeklatscht, 1-1, der neue Spielstand, weil der VfL schön nachgesetzt hat. Die Flanke kam rein und eigentlich müsste Mehmedi schon den Ball im Tor versenken. Doch er trifft nur den rechten Pfosten, von da geht der Ball zentral in den 16er zurück. Und Elvis Rexbejay startet durch, lässt den Schalker Gegenspieler stehen und drückt den Ball dann so aus 9 bis 10 Metern über die Linie. Ja klar, also wenn unser Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der Elvis, da mal ein Tor macht, da ist klar, dass wir da Malte und ich auf der Tribüne natürlich ordentlich aus dem Sattel gehen. Ja, der Werdegang von Elvis, hat er dich überrascht in dieser Saison? Sehr, hat mich überrascht, dass er die Chance gekriegt hat als Youngster, wird reingeworfen, spielt regelmäßig, hat die Chance genutzt und den kann man eigentlich schon gar nicht mehr aus der Stadt schlecht denken, weil der bringt frischen Wind rein, auch für die Älteren. Das heißt, also wir haben ja gerade im zentralen Mittelfeld, gut, jetzt Gilavogi verletzt, Camacho fällt noch länger aus. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil für so einen jungen Spieler, in Anführungsstrichen, dass man dann auf der Position dann auch mal den Arrivierten zeigen kann, was man selber kann. Dann Gerhard, Arnold noch auf der Position. Auch für dich, Elvis, trotzdem sticht er da noch ein bisschen raus. Was zeichnet ihn auch aus? Ja, seinen Einsatzwillen, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft. Also das finde ich sehr positiv, die Eigenschaften, die er so mit sich bringt. Und ich denke mal, es muss viel mehr jüngere Leute auch aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden, die dann auch wirklich mal die Chance haben, so wie der Yeboah zum Beispiel, der dann eventuell mal die Chance bekommt, dort auch mal erste Liga spielen zu dürfen. Und wenn es erstmal nur für eine Hälfte ist. Ja, also ich denke mal, der Labbadia wird sich das auch genau angucken, wie die Reservisten da die zweite da Vollgas geben. Und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere vielleicht auch noch den Weg in den ersten Kader finden wird. Schauen wir nochmal auf die Zahlen, die Elvis abgeliefert hat am Samstag. Eine sehr gute Passquote, wichtig für einen zentralen Mittelfeldspieler. 86% hat er da an den Mann gebracht. Allerdings die Zweikampfquote nur bei 38%. Das ist eher unterdurchschnittlich. Also gerade für jemanden, der ja über den Kampf letztendlich auch kommen, das ist ja so seine Spielweise. Und was habe ich heute gelesen? Elvis grätschbereit. sein Spitzname jetzt. Ja, genau. Oh Gott, ja, genau. Schön, da fasst du ja schnell mal den Kopf, ey. Ja, so sieht es halt aus. Ja, aber er hat 9 Kilometer bis zu seiner Auswechslung abgerissen, hat man auch gemerkt, dass er hinterher platt war. Aber wird er quasi auch von den Fans, eben weil er aus dem eigenen Nachwuchs kommt und weil er so jung ist, auch noch ein bisschen anders bewertet als der Rest? Würde ich mal sagen, ja, wird anders bewertet, definitiv. Er ist jung, hungrig, er will nach vorne, er will die Mannschaft auch mit nach vorne bringen. Und das ist dann halt, was die Leute sehen wollen. Und deswegen wird er auch anders bewertet. Übrigens, falls jetzt jemand mal quietschen hört, ne? So, das ist tatsächlich hier Original-Mobiliar im Nordkorbensaal. Das ist richtig authentisch, damit ihr auch wisst, dass das nicht irgendwie wieder bei Lenny in der Küche, wo natürlich alles vom Feinsten und Hochglanz ist, aufgezeichnet wurde. So, wir sitzen hier auf den Bierbänken und das ist auch eine schöne Atmosphäre dabei. Ja, ich habe natürlich nach dem Spiel in der Mixzone den Elvis nochmal selber gefragt, auch im im Interview, und habe ihn gefragt, gerade in die Richtung, was dem VfL vielleicht auch, also wie man vielleicht auch die Niederlage hätte abwenden können oder was man auch für Lehren draus zieht in Zukunft. Was fehlt euch denn noch als Mannschaft, um so ein Spiel dann eben nicht mehr zu verlieren? Ist das Abgeklärtheit? Ist das Routine? Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir, glaube ich, eine dicke Chance, wo Wout den nicht reinmacht, oder auch Konterchancen, die wir halt nicht gut zu Ende gespielt haben. Wenn wir das einfach ein bisschen besser machen, dann glaube ich, müssen wir das einfach nur ausnutzen, die Kaltschneidigkeit aneinander. Ja, soweit Elvis Rexbejay, auch total sympathisch übrigens, auch wenn er dir gegenübersteht in der Mixzone, sehr, sehr aufmerksam. Man merkt ihm auch so ein bisschen so die Unbedarftheit noch an, das Jugendliche und so weiter. Also alles Top-Eigenschaften, hat auch tatsächlich das Zeug zum Publikumsliebling bei uns in Wolfsburg, würde ich sagen. Da müssen wir zustimmendes Nicken hier im weiten Rund, sehr schön, klar. Aber wir müssen natürlich auch auf die Sachen zu sprechen kommen, jetzt außerhalb der Niederlage, die nicht so toll waren. Klar, 2-1 verlieren zum Rückrundenauftakt. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, auf Schalke hättest du fast so mit leben können. Ja, das ist ja jetzt auch keine Gurkenmannschaft gewesen in den vergangenen Jahren, sagen wir es mal so. Aber natürlich sind auch ein paar Sachen bei uns im Spiel nicht so gut gelaufen. Du hast vorhin schon William angesprochen. Das war jetzt nicht so der erste Bock, den er dann auch fabriziert hat. Wie würdest du denn seine Leistung insgesamt beschreiben auf Schalke? Prozentual würde ich sagen, hat er 60% seines Leistungsvermögens abgerufen. Also, das der ist nicht kann, viel. Nö, das ist auch nicht viel. Ich denke mal, der ist ja auch noch jung und auch noch teilweise zu grün hinter den Ohren und hat jetzt teilweise eine unglückliche Figur abgegeben. Ne? Er ist bemüht, er versucht, das kann man ihm wirklich nicht absprechen, aber er ist teilweise zu übereifrig oder zu überhastet. Und dann passieren solche Dinge wie jetzt mit dem verschuldeten Elfer. Ne? Und ich meine, er war ja nicht alleine. Es ist ja noch so, dass der Knoche ja auch noch dabei stand. Das sah schon sehr, sehr komisch aus, wie die beiden sich da gegenseitig mehr oder weniger behindert haben. Und unnötiges Gegentor in jedem Fall. Dann, da muss man nicht drüber diskutieren. Ne? Unnötiger Elfer. Genau, so. Das war wirklich total unnötig. Wenn du dir William anschaust, ist in der Vergangenheit ja auch explizit auch in Schutz genommen worden. Die Diskussion haben wir ja gefühlt im Spätherbst auch schon mal geführt. Bruno Labbadia hat immer gesagt, der bringt es auch, hat dann auch sein Türchen auch gemacht und so weiter, hat sich dann auch immer wieder stabilisiert. Was glaubst du, woran liegt das, dass dann trotzdem jetzt wieder so ein kleiner Rückschritt? Ist das normal bei der Entwicklung des jungen Spielers, dass so ein Rückschritt dann da ist? Oder wie würdest du das einschätzen? Das schwer zu sagen. Kann das einfach unkonzentriert halt nicht. Du musst, wenn du musst 90 Minuten dabei sein, musst auch konzentriert sein. Und wahrscheinlich wieder so, ja, das war es gewesen, zack, abgeschaltet, bumm, ach nee, noch nicht, da war was. Also, schwer zu sagen, was manchen Jungen, also was da im Kopf vorgegangen ist, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, warum das so ist. Dann schauen wir mal auf die Zahlen, die William abgeliefert hat am Sonntag. Und zwar hat er die meisten Sprints zusammen mit Jérôme Roussillon absolviert, was natürlich dafür spricht, und das ist ja auch so ein bisschen der Spielstil, für den der VfL momentan steht, dass die beiden Außenverteidiger unwahrscheinlich marschieren. Auf der anderen Seite aber nur 76% Passquote in Anführungsstrichen. Das ist unterdurchschnittlich, beziehungsweise ich fordere da immer, ja, muss ja mindestens eine 80 stehen. Und er hat auch 5 Verteidiger Verteidiger relativ wenig Zweikämpfe gewonnen, nämlich nur 18%. Das ist natürlich zu wenig, oder? Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Und was nützt dir das, wenn du da immer schön rennst und rennst und rennst, aber es kommt nichts Zählbares dabei raus? Oder die Flanken verhungern und kommen nicht präzise. Und dann bei den Zweikämpfen, wie gesagt, sagt ja die Zahl 14%, dass das einfach zu wenig ist für einen Verteidiger. Ja, die Stürmer... 18, war es jetzt 14? Oder 18. 14, wollen wir nicht schlechter machen als es ist. Ja, für mich waren es gefühlte 14. Okay, gut. Nein, aber die Stürmer heutzutage sind ja nun auch technisch versiert und mit 18%, das ist einfach dann zu wenig. Und da ist er halt wahrscheinlich noch zu grün hinter den Ohren, zu unbedarft. Ja. Jetzt gibt es ja theoretisch für die Position, letztendlich wollen wir ja auch keine Spieler in die Mannschaft quatschen oder rausquatschen, aber zumindest mal drüber sprechen, was so die Alternativen angeht vielleicht für die Seite, weil es ja Bruno Labbadia auch gesagt hat, er wird das nochmal so Anführungsstrich nochmal in sich gehen, was das angeht, das Thema auch. Jetzt stünden ja mit Paul Verhaag als Routinier oder auch als Rekonvaleszent, als Rückkehrer Sebastian Jung bereit. Wie würdest du das sehen als Alternativen auf der Seite? Oh, wie sehe ich das? Alternative, Verhaag steht für sein Stellungsspiel, ist halt gestandener Spieler, weiß, wo er hinlaufen muss, ist aber in meinen Augen zu langsam. Der wird da nicht hinterherkommen. Jung, kommt jetzt zurück, da muss man sehen, wie weit er ist. Schwer zu sagen. Also Alternativen gibt es definitiv, aber ob es da jetzt momentan eine Bereicherung gibt, das muss man sehen, das weiß ich nicht, schwer zu sagen. Und wir hören im Hintergrund die Tür gehen. Brauchst gar nicht leise zu sein, Matze. Ich habe dich schon angekündigt, dass du später kommst, sozusagen. Auch von den Green Bay Angels. Der Matze stößt zu uns, zieht sich noch den schweren Wintermantel aus, setzt das Schälchen ab. Grüß dich. Hi. Hallo Männer. Na? Ja. Wir haben natürlich schon mal angefangen, aber es ist cool, wenn man so in eine Live-Situation reinplatzt. Das ist immer cool. Wir waren gerade dabei, das Spiel rund zu machen vom VfL Wolfsburg. Kurz noch deine Einschätzung. Du warst ja auch was mit dabei auf Schalke. Wie hast du es so atmosphäretechnisch auch im Block wahrgenommen? Nach dem Spiel ist man nie zufrieden, wenn man verloren hat letztendlich, aber wie war so die generelle Stimmung dann? Ja, also grundsätzlich fand ich, dass die Mitgereisten, die dabei waren, einfach so gut supportet haben wie möglich. Also haben die Mannschaft bestens unterstützt. Natürlich ist man nach so einer Niederlage enttäuscht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie aufgegeben oder ergeben hat. So, dann bin ich immer ganz zufrieden. Dementsprechend haben wir auch uns von der Mannschaft verabschiedet und sie sich von uns. Das fand ich ganz angenehm. Klar, hätte ich hier gern einen Punkt mitgenommen. Nicht nur du. Die Winterpause kam einfach zum falschen Zeitpunkt, sage ich immer. Ja. Waren aber von beiden Mannschaften jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt wunder was erwartet. Ich hatte mit einem Unentschieden gerechnet, weil ich beide Mannschaften, hatte ich jetzt so irgendwie gedacht, die sind irgendwie ja gleichwertig aus der Winterpause gekommen mit ihren eigenen Herausforderungen. Hatte aber das Gefühl, dass bei uns eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und das habe ich dir letztes Jahr schon mal gesagt, vom Jahr, wo wir ein Interview hatten. Dann bin ich immer schon zufrieden, das Gefühl habe ich. Und dann weiterarbeiten, Mund abputzen und nächstes Spiel gewinnen wir einfach wieder. Ja, so sieht's aus. Und sind ja auch mal, wir haben eben schon ein paar Zahlen von einzelnen Spielern besprochen. Wenn man sich das Team anguckt, das Einzige, was wirklich massiv abgefallen ist, ist tatsächlich die Zweikampfquote. Da hat Schalke uns mit 55-45% dann tatsächlich auch den Schneid abgekauft, wie man es auch den Eindruck letztendlich hatte. Aber insgesamt 83% Passquote, 121 Kilometer abgerissen. Also die Truppe ist gerannt. Das kann man denen nicht absprechen. Ja. Ne? Was nutzt es? Ja, ich weiß. Aber das sind so Zahlen. Also wie Matze gerade sagte, man hat sich nie aufgegeben. Und man muss ja auch einfach mal gucken, wenn du aus einer Winterpause kommst, haben sich noch ein, zwei Spieler verletzt, dann hast du einen Elvis, der mir Bombe gefallen hat. Ich glaube, der hatte, weiß nicht, 8 von 10 Pässen kam an oder so, keine Ahnung. Also ja. Der hat mir super gut gefallen. Gutes Bauchgefühl. Und der hat nämlich, kann ich nochmal sagen, 86% Passquote gehabt. Siehst du? Das ist und hat einfach, wo ich ihm einfach auch das Tor einfach jetzt mal gegönnt habe, dass er dann seinen ersten Bundesliga-Treffer machte. Und schade, dass es nicht gereicht hat. Ich hoffe, er hat sich trotzdem über sein Bundesliga-Tor gefreut. Ja, hat er ja auch gesagt in der Mixzone, hat er zwar gefreut, aber er hätte natürlich trotzdem lieber gewonnen. Und die Frage ist halt auch, was man jetzt mitnimmt aus diesem Spiel für die kommenden Partien. Samstag geht es ja schon weiter. Und da habe ich in der Mixzone auch nochmal Maximilian Arnold zu befragt. Niederlagen sind immer scheiße. Also, man ist ja Fußballer geworden, um Spiele zu gewinnen. klar, wer mir jetzt nicht bewusst war, dass es immer so weitergeht, also der, also ich war auch ein bisschen fehl am Platz, aber mir wusste ja, irgendwann passiert es mal. Schade, dass es jetzt so weit gekommen ist, weil es auch unnötig war, speziell wenn man die erste Halbzeit gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, also wir müssen daraus lernen, müssen das analysieren und dann werden wir vor uns riesig auf Leverkusen, also ich zumindest. Ja, soweit Maximilian Arnold. Der hat natürlich auch ein bisschen eine Laus über der Leber gehabt am Sonntag noch. Ich hoffe, das gibt sich dann auch. Ja, und dann kommen wir noch mal eigentlich auch zu dem hauptsächlichen Anlass meines Besuchs hier im wunderschönen Nordkurvensaal. Nämlich wollen wir ein bisschen reden hier mit den Vertretern von Green White Angels und über den Verein Nordkurve e.V. Und da liegt natürlich die Frage ganz nahe, was ist das überhaupt? Was macht ihr denn da? Ja, Nordkurve e.V., was ist das? Also Nordkurve Wolfsburg e.V. Nordkurve, Entschuldigung, Nordkurve Wolfsburg e.V., ja, das ist heißt, genau. Aber wenn ihr beide das noch nicht wisst, ist das nicht schlimm, aber deswegen machen wir das Interview heute. Genau. Du bringst mich völlig durcheinander. Wie war jetzt nochmal die Frage? Ja, also, nein. Ja, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, wir die Nordkurve Wolfsburg e.V. ist ein Zusammenschluss von mehreren Mitgliedern von den Green White Angels. Wir haben uns vor 2 Jahren, Mitte 2017, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was machen wir? Wie können wir das Ganze hier weiterbringen, fantechnisch? Und da wir schon eine längere Zeit den Nordkurvensaal hier bewirtschaften und auch dementsprechend Einnahmen generieren, hatten wir uns dann halt überlegt, wir gründen einen Verein. Da waren auch alle ganz begeistert und es hat dann fast dann doch noch mal ein Dreivierteljahr, anderthalb, Dreivierteljahr gedauert, bis wir dann soweit waren, dass wir uns eine Präambel gesetzt haben, einen Kodex, einen Vertrag. Dieser Nordkurve Wolfsburg e.V. ist durch 7 Mitglieder, wie es im Vereinsrecht steht, gegründet worden. Wir sind auch im Handelsregister registriert und beim Amtsgericht. Und also alles professionell alles, und... Ja, alles, also wir wollten das wirklich rechtlich alles sauber haben. Dadurch, dass wir halt Einnahmen generieren, die wir dann hier für Aktionen nutzen, hier im Stadion oder auch außerhalb des Stadions, war es sinnvoll, sowas zu machen. Da kommen wir auch gleich noch drauf, was die einzelnen Projekte sind. Aber zuerst noch die Frage, weil ihr es natürlich aufdrängt, die Verbindung mit Green White Angels und dem Verein. Kann da jeder Mitglied werden? Also wer kann da Mitglied werden bei Nordkurve Wolfsburg e.V.? Ja, Mitglied werden ist eigentlich gar nicht so unser Ziel, dass der Verein größer wird, sondern wir betrachten das als Plattform, um Projekte hier voranzubringen. Und wir haben uns gesagt, wir machen das im kleinen Kreis, in Anführungszeichen, und haben dann auch vernünftige Ideen, die wir dann halt kommunizieren untereinander per WhatsApp, wie auch immer. Und das läuft eigentlich ganz gut. Okay, wichtig ist ja auch, was man als Verein dann so macht, Nordkurve Wolfsburg e.V. Was stehen da für Projekte an? Was macht ihr da in dem Sinne? Und warum ist euch das auch so wichtig, jetzt auch von der Entstehungsgeschichte her? Ja, das erste große Projekt, was wir hatten, das war unsere Sonderschicht, die im Mitte Dezember gelaufen ist, nach dem Hoffenheim-Spiel, was auch sehr gut war. Das Wetter hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, das hat einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es war in Ordnung. Wir waren sehr zufrieden, auch mit das, was wir eingenommen haben. Der Saal war brechenvoll. War alles für einen guten Zweck. Das ging halt zu den helfenden Elfen. Wurde halt alles komplett gespendet. Das, was wir hier eingenommen haben, wurde halt zu 100% an den gespendet. Und ja. Das ist eine absolut positive Sache. Die Frage dann halt, warum macht ihr das? Also das ist so, ist das guter Tatendrang und sagt, wir möchten auch was wiedergeben, so, oder was ist so die Motivationslage? Nee, halt dadurch, dass wir halt hier durch den Saalbetrieb auch halt Einnahmen generieren, dann wollen wir halt auch was Gutes wieder zurückgeben. Und dadurch wollen wir halt solche Veranstaltungen machen, dass wir halt auch wieder was zurückgeben können. Der Saal ist ja nach dem Motto hier Fans für Fans. Mhm. Ja, also der Saal steht ja allen offen. Und mit unseren fanfreundlichen Preisen wird das auch sehr gut angenommen. Und wir haben den Eindruck, es wird immer besser angenommen, weil es sich immer mehr rumspricht, dass man hier auch mit Bargeld bezahlen kann. Und deswegen fragen dann die Leute, ja, das ist ja schön und gut, dass ihr hier das macht. Was macht ihr dann mit dem Geld, was übrig bleibt? Ja, und bleibt was übrig? Es bleibt natürlich ein bisschen was übrig. Und das nutzen wir natürlich halt, um hier im Raum selber Sachen neu anzuschaffen beziehungsweise zu verändern oder neu zu streichen oder wie auch immer. Der Saal selber gehört ja der Stadt Wolfsburg. Die haben ja hier die Hand drauf. Und wir als Nordkurve Wolfsburg e.V. Sind in Verhandlungen, dass wir endlich dann auch einen Mietvertrag für diesen Saal, für die Spielzeiten hier aufsetzen. Da haben wir hier im Moment ein bisschen, noch keinen Vollzug zu melden. Wir sind noch in Gesprächen, damit das auch wirklich seitens der Stadt und uns vernünftig vertraglich aufgesetzt wird. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg und ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens Ende Februar dann auch einen unterschriftsreifen Vertrag haben, wo wir dann alle mit zufrieden sind und auch die Stadt dann weiß, woran sie ist. Mhm. Ist das normal? Also ich kenne so diese Verbindung, dass wir zur Fangruppierung so einen Verein dann auch gemeinnützig dann tätig werden und so weiter. Ist das was, kennt ihr sowas auch noch von anderen Szenen? Also ich weiß, dass immer wieder hier und da auch Vereine gegründet worden, um einfach bestimmte Dinge, ich sag jetzt mal, ja, Leute zu bündeln und Gelder einfach vernünftig zu generieren und es halt offiziell zu machen. Die Supporters Wolfsburg haben wir hier in Wolfsburg damals auch mit aus unterschiedlichen Gründen gegründet, aber es war auch einer der Gründe, war ich damals auch Gründungsmitglied. Hier ging es wirklich rein darum, dass wir mehr oder weniger ältere Mitglieder aus dem Fanclub gesagt haben, Mensch, weil einige auch dann mal ein bisschen weniger einfach mitfahren und wie kann ich mich noch nützlich machen, und da haben wir gesagt, gut, dann versuchen wir einfach einen Rahmen zu bilden, wo junge Leute sich einfach ausleben können. Das heißt, wenn wir hier irgendwelche Aktionen planen oder so, können sich Jugendliche oder junge Leute einfach beteiligen. Und da sind wir auch immer über Hilfe einfach dankbar. Und das ist einfach so die Grundidee, ne? Also ältere Mitglieder einfach, die so rausgewachsen sind, einfach irgendwie noch mit einbinden quasi. Ja. Jetzt sag nicht Gnadenbrot. Gnadenhof. Gnadenhof. Gnadenhof für alte Ultras oder Fans, ja genau. Okay, Spaß beiseite. Also ich finde es eine tolle Sache, dass man sich da auch noch engagiert über das einfache, sag ich mal, samstägliche Spielerlebnis hinaus. Tolle Sache. Was ist denn künftig bei euch noch geplant und was sind da noch die Ziele, die ihr habt? Also du hast schon gesagt, um Mitgliedergewinnung geht es gar nicht, aber was habt ihr sonst so noch für Ziele auf der Pfanne? Was haben wir geplant in näherer Zukunft? Wir wollen eine U18-Fahrt anbieten, zusammen mit dem Fanprojekt zusammen. Das haben wir vor, anzubieten mal. Also das, des Weiteren wollen wir dann halt, sobald es draußen wärmer wird, rausgehen auf den Bolzplatz. Fußball ist Ganzjahressport. Nein, aber wie gesagt, das ist gerade in Arbeit. Wir wollen das voranbringen, dass man halt sich dann regelmäßig trifft, auch mit Jugendlichen und halt etwas Jüngeren, dass man halt sich dann trifft zum Fußballspielen, sei es in einer ehemaligen Soccer 5 oder draußen auf dem Bolzplatz, sich trifft und einfach nur mal ein bisschen Fußball spielt. Ist da auch der Gedanke, einfach weg vom Smartphone, rauf auf den Platz, einfach um was gemeinsam zu machen. Ne? Also einfach da Begegnung zu schaffen und alles das, was wir so planen. Stefan hat es gerade schon angerissen, genau wie so ein, zwei Veranstaltungen zum wohltätigen Zweck oder auch das, was wir regelmäßig hier machen, über den Saal mit den, ich sag jetzt mal, Flaschenverkauf oder wie auch immer, dass wir da einfach die Gelder wirklich auch so umwandeln, dass wir immer irgendwie was ja einfach unterstützen. Ne? Also sei es eine Choreografie, sei es, dass wir zum Beispiel für irgendwelche neuen Schränke für die Büros, also für die Fanbüros brauchen oder, dass wir uns halt überlegen, dass wir es halt sinnvoll einfach anlegen und das da einfach ja richtig kanalisieren. Und das ist so unser Ziel, haben da die ersten Schritte gemacht, werden da noch einige andere Sachen, die es ja auch machen, werdet da in Kürze vielleicht auch noch was sehen oder hören von uns. Will da nicht zu viel verraten. Ich bin gespannt. Aber es ist schön, dass es eine richtige, also eine Weiterentwicklung von Fankultur, wenn man so möchte, also darüber hinaus. Genau, und da ist der Punkt, wo man auch mitmachen kann. Also wenn wir solche Sachen anbieten, da steht jedem Fan aus dem Unterrang bis zum Ultra im Oberrang einfach frei. Wir sind froh, wenn hier auch in den Saal junge wie auch ältere Fans kommen. Ist natürlich eine Jugendeinrichtung der Stadt, deswegen ist das natürlich von der Musik und Ambiente auch schon an junge Leute gerichtet. Aber jedes Heimspiel kommen ja einfach auch Fans einfach aller Altersklassen her. Und das ist das, was uns so freut, dass hier einfach doch Fußball verbindet und auch die Räumlichkeiten einfach dazu beitragen. Und das ist so das, wo wir sagen, das ist richtig, das machen wir weiter so. Ja, das ist auch es gibt keinen Stress. Ja, also auch wenn jetzt, ich sag mal, die Schlange jetzt hier von der Bierwarteschlange relativ lang ist, ist keiner, der da rummeckert, rummotzt oder sonst was. Es gibt nur keinen Stress, weil ich relativ schnell drankomme. Nein, ne? Und das finde ich halt gut. Und was ich unbedingt auch noch betonen wollte, ist halt, wir machen alles ehrenamtlich. Ja, also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwo noch Gelder irgendwo zuschanzen, so ne Aufwandsentschädigung, wie es bei anderen Vereinen vielleicht ist. Das ist hier alles ehrenamtlich. Das denke ich mir, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, tolle Sache, vor allen Dingen auch das Miteinander, und das ist eine gute Überleitung, gutes Stichwort auf, denn das Thema Zusammenarbeit in der Fanszene war in den vergangenen Wochen, Monaten auch immer wieder Thema, Verhältnis zum Verein. Wie läuft denn das im Moment? Wie zufrieden seid ihr damit, auch mit dem Verhältnis, mit der Zusammenarbeit? Ja, das ist ja von uns schon so, also ich sag jetzt mal, wir sind, Stefan und ich sind ja auch im Fanrat, ne? Und da ist er mein Vertreter. Ich bin in der Regel bei den Terminen dabei. Wenn ich nicht kann, ist er dabei. Es klappt optimal. Ist auch gut, weil wir einfach die Brücke auch schlagen zwischen den Vivant Angels und aber auch hier über Fanrat und einfach über den Nordkurve Wolfsburg e.V. Wenn wir irgendwen was fragen oder was ansprechen wollen, dann ist das in der Regel hier, sind das kurze Wege wieder. Also es freut mich da an der Stelle einfach. Auch zur Fanszene, denke ich, haben wir so als Verein, wir sind sehr klein und sind ja auch, nehmen nirgendwem was weg. Und daher haben wir eigentlich immer positive Rückmeldungen, was wir so alltäglich machen. Und auch bei der ersten Aktion, die wir hatten, wie die Sonderschicht, haben wir auch andere Fans anderer Fanclubs einfach uns unterstützt. Aber haben uns sehr gefreut. Danke nochmal dafür. Und auch bei der, ich sag jetzt mal, bei der Übergabe, das ging relativ kurzfristig, dass wir da einfach auch einen Termin noch in einem Jahr bekommen haben. Das war einfach Bombe, und da sind wir einfach froh, dass wir da auch ja unseren Posteingang haben, also ein Postfach bekommen haben, was wir relativ auf einem kurzen Dienstweg bekommen haben. Und da sind wir einfach dankbar, und da werden wir wahrgenommen, und wenn Verein oder wir was haben, dann haben wir einen kurzen Weg. Ist das auch so eine Form von, wir öffnen uns noch weiter, so auch als Ultra-Fan-Gruppierung, oder wie muss man das sehen, die ganze Geschichte? Na, grundsätzlich sind ja die Red Angels aus einem Familienfanclub entstanden. Natürlich haben wir Ultra-Einflüsse, nutzen ja auch die Stilmittel. Ist aber schon unterm Strich so, dass wir natürlich auch aufgrund, dass wir nächstes Jahr auch schon 25 Jahre feiern, haben wir einfach noch Legenden der Stehring aus meinem Stadion. So sieht der gar nicht aus. Sind noch älter. Die beiden sind älter, ich bin erst 31. Ja. Das glaubt. Jetzt habe ich mich verschluckt. Aber ja, es ist schon so einfach, wir haben echt noch Legenden der Stehringe aus dem alten Stadion von Block A, wo die Kurve einfach, oder der Fanblock war, bis hin zur Südkurve. Aber wir haben doch gar keine Tradition. Ja, was genau. Was erzählst du da? Schön, dass du das Thema aufgreifst. Das sehen wir beide natürlich anders. Ist einfach so, was ich gerade sagte, diese langen Jahre, die wir hier sind. Und daher sind wir schon natürlich mittlerweile eine Gruppe. Und was ich sagte, greifen auf Stilmittel aus dem Ultra-Dasein, aus dem Ultra-Leben zurück, in Form von Fahnen-Doppelhalter, Standort im Stadion, Organisation oder Durchführung von Choreografien und eigenständige Fahrten und was drumherum ist jetzt natürlich Vereinsgründung eher so ein bisschen gediegener, das ist nicht mehr so, sprich Jugendkultur, aber das Alter hast du ja gerade gehört, ne? Die beiden sind schon älter. Um es nochmal zu sagen. Sind wir da immer rein in die Runde. Teilweise auch rausgewachsen, freuen uns aber natürlich immer über Junge, die nachkommen, einfach die den Fanclub unterstützen, die die Gruppe unterstützen, die einfach in der Kurve selbstverantwortlich handelnd, einfach dabei sind und einfach was machen wollen. Das ist einfach was machen wollen, mit Leuten etwas zusammen tun. Das ist so der Grund, warum wir das über die Jahrzehnte mittlerweile machen. Und das ist, machen wir auch noch die nächsten 25 Jahre. Oh. Das wäre, das überprüfe ich dann, ja, wenn es denn soweit ist. Komm ich hier mit dem Rollator. Ich besuche dich im Atelier. Ja, genau. Sehr schön. Naja, ich freue natürlich deshalb, weil natürlich auf wenn man auch so Sachen immer querliest oder so, dann guckt man natürlich, hat man viele einen besonderen Blick auf die Ultra-Fan-Gruppierung. Deswegen ist schön, dass ich das auch mal ansprechen kann hier an dieser Stelle. Gibt es denn etwas, weil das klang alles ja durchaus positiv, Matze, was du gerade formuliert hast, gibt es denn etwas, wo du sagst, also das müsste sich gerade auch so aus eurer Sicht vielleicht auch ein bisschen verbessern, was so das, die Fanszene, die Fankultur oder auch so überhaupt beim VfL angeht? Also da hätte ich, also mein persönlicher Wunsch ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir an manchen Spieltagen in der Bundesliga, ja, wir bringen immer recht zu manchen Spielen geringe Zahlen mit. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich so an früher denke, so zweite Liga an einem Mittwoch, waren wir teilweise bei den Kickers mit mehr Fans als manchmal an einem Bundesliga-Samstag, gefühlter Wert natürlich. Und da würde ich mich einfach drüber freuen, wenn die Leute einfach weg vom, ich sag jetzt mal, Wohlfühlprogramm auf dem Sofa in ihrem Fernseher, ich will jetzt den Namen nicht nennen, von diesem Unternehmen, was das halt verursacht ja. und überträgt, aber einfach mal selbst mitfahren, drei Freunde einpacken mit einem Wochenendticket oder mit dem Auto selbst zu einem Spiel fahren, das einfach erleben, dieses Erlebnis haben. Worum es eigentlich geht. Klar ist Fußball der Hauptpunkt, aber es geht halt einfach auch um Geselligkeit, um Gemeinschaft und um bestimmte Wertegefühle, die man so in der Gesellschaft teilweise auch gar nicht lebt, wie Loyalität, wie wirklich einfach Freundschaft, ja, sich aufeinander verlassen können, Dinge zu entwickeln und einfach Teil von etwas zu sein. Und das findet man einfach bei uns in den unterschiedlichen Fanclubs und Ultragruppen einfach. Und das, finde ich, wird in der Gesellschaft immer weniger. Und ja, wenn ich da noch weiter spinnen darf. Ich wünsche mir einfach, dass die Spiele wieder mehr besucht werden. Da gilt das Gleiche, was ich gerade zu Auswärtsspielen gesagt habe. Kommt runter vom Sofa, geht ins Stadion. Es ist alles überdacht. Ja? Also früher hatten wir 200 Plätze überdacht gefühlt und jetzt haben wir 30.000 Plätze überdacht und es sind gute Gegner, es sind interessante Spiele. Weg vom Sofa, rein ins Stadion. Das wiederhole ich mich zum dritten Mal, aber das ist so das, was mir hier gerade so dermaßen auf den Nerven geht. Da wünsche ich mir einfach mehr aus Wolfsburg und aus dem Umfeld, aus der Region einfach mehr Leute hier. Die letzte Frage muss ich stellen, weil sonst fragt man mich hinterher wieder, warum hast du die Frage nicht gestellt? Gibt es was Neues in der Zinnendiskussion? Also was die Jungs von Faszination angeht, die sind ja nach wie vor am Ball. Ich denke, es gab ja in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren immer wieder die Bemühungen, der Verein, der Fußball GmbH und die dafür verantwortlich sind, einfach deutlich zu machen, wie wichtig uns das ist. Ich kann dafür einfach immer nur wieder appellieren, gebt uns unsere Zinnen zurück. Das ist so ein Wert, den ich gerne, den ich einfach in der Brust habe, dass der... Haben wir so oft schon drüber geredet, das ist einfach der Brückenschlag zur Stadt, zu dieser Region, das gehört da einfach rein und wir haben das damals auch dem Tim Schumacher bei der Übergabe der Petition auch gesagt, wir machen das jetzt seit 2002, wir machen das die nächsten 16 Jahre auch, also wir werden damit immer nicht aufhören, dieses Thema zu spielen, weil wir wissen, dass der aktive Teil der Fanszene, ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großer Prozentsatz sich das einfach wieder wünscht, dass da einfach Zinn auf dem Weg sind. Und da werden wir auch nie aufhören. Kombinationsspiel. Ja, und natürlich müssen wir uns auch beschäftigen mit dem kommenden Gegner. Das ist Bayer 04 Leverkusen. Die kommen am Samstag in die Volkswagen Arena. Und darüber habe ich gesprochen. Da ist ja auch einiges los. Bei Bayer 04 habe ich gesprochen mit meinem Experten hier im Wölferradio, mit Kevin Scheuren. Und da hören wir mal kurz rein. Grüß dich, Kevin. Ja, hallo Lars. Ja, 0-1 verloren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Also man vernahm, dass Leverkusen besser gewesen ist als Gladbach. Es war ja so ähnlich wie wir gegen Schalke. Und man hat trotzdem verloren. Ja, warum denn eigentlich? Ja, bei uns hat die Präzision gefehlt. Ne? Ach, das kenne ich. Ja, wenn du 19 Torschüsse hast und davon mal zwei vielleicht relativ gefährlich aufs Tor kommen, bei einem Jan Sommer gegen Kai Havertz aushelfen muss und beim anderen Karim Bellarabi an den Pfosten schießt, aber ansonsten 17 Torschüsse, ja, eher ungenau platziert werden oder zentral und nicht mit dem letzten, mit der letzten Wucht. Man kann aber keine Tore schießen und dementsprechend nicht gewinnen. Hast du denn schon bei dem neuen Trainer, den ihr habt, mit Peter Bosch, hast du da einen Bosch-Effekt erkennen können schon? Man geht ja immer davon aus, da gibt es immer einige oder ordentliche Änderungen, wenn ein neuer Trainer kommt. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ja, also wir hatten ja dieses 4-3-3, was das typische Bosch-System eigentlich ist. Und ich finde, persönlich hat man schon Veränderungen gesehen in der ganzen spieltaktischen Art und Weise. Wenn es, ja, dass jetzt keine Wunder zu erwarten sind, das sollte wohl jeder Leverkusen-Fan gewusst haben. Also dass jetzt nicht auf einmal alles völlig entfesselt ist und man 8-0 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt. Das sollte jedem klar gewesen sein. Aber ich fand schon, dass viele Spieler, dadurch, dass Peter Bosch sie ihrer Qualität entsprechend auf neue Positionen gestellt hat, schon gezeigt haben, dass es besser werden kann. Wenn sich das jetzt ein bisschen einspielt, dann glaube ich, dass das eine sehr erfolgreiche Partnerschaft werden könnte. Welche Spieler hast du da besonders im Auge, wo er sozusagen ja auch eine Veränderung vorgenommen hat? Also vor allem Julian Brandt, der jetzt auf der 8-10 mit Kai Havertz zusammenspielt, vor einem einzigen Sechser, das war dann Charles Arangis am Samstag. Und dieses Dreieck hat mir ganz gut gefallen. Leider war es so, dass man dann doch noch sehr viel versucht über außen zu machen, obwohl ich glaube, dass man durch die Mitte viel mehr hätte erreichen können. Vorne drin, Bellarabi und Bailey über die Außen, klar, aber mit mehr Zug zum Tor, also mehr in die Zentrale rein. Das würde bedeuten, dass der Mittelstürmer auch ein bisschen Räume aufreißen muss. Das war in dem Fall Kevin Volland. Der war aber besser, als er über außen kam, ironischerweise, also hat er quasi Richtung Tor ziehen musste. Da bin ich mal gespannt, was Peter Bosch da in der nächsten Zeit macht. Und vor allem diese zentrale Mittelfeldreihe, diese Dreierreihe, die man ja noch wunderbar verschieben kann, zwischendurch auch personell. Aber insgesamt fand ich zum Beispiel Julian Brandt einfach schon besser als die komplette Hinrunde eigentlich. Wenn man die letzten Wochen, Monate so ein bisschen hingeschaut hat aus der Entfernung nach Leverkusen, da war man ja fast geneigt zu sagen, ist das der FC Hollywood vom Rhein? Weil man sich so die Geschichten ja um den Rausschmiss von Heiko Herrlich anschaut und die Nachwehen bei Jonas Bold, dem ehemaligen Sportdirektor. Welches Bild gibt denn Bayern 04 Leverkusen da für dich ab im Moment? Puh, das ist jetzt eine schwere Frage. Also zu Jonas Bold fehlen mir einfach die Informationen tatsächlich, wer jetzt wann welchen Machtzug setzen wollte, um das dann durchzusetzen. Bei Heiko Herrlich bleibe ich dabei, war es genau der richtige Zeitpunkt zu tun. Vertrag lief aus, läuft aus, wir sind noch unter Vertrag, glaube ich. Und man hätte ihn verlängern müssen oder man lässt ihn auslaufen. Dann hast du eine lame duck auf der Bank. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Ich hoffe, dass jetzt dieser Wandel von Geschäftsführer Fernando Caro hin zu einem neuen Konstrukt, man baut ja auch den Verein innerhalb ein bisschen um und Simon Rolfes ist als Sportdirektor nah an der Mannschaft, eine größere Ordnung herstellen kann, als in den letzten Wochen der Fall war, vor Weihnachten einfach. Auch, dass Rudi Völler ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt und man so vielleicht in gewisser Weise eine Neustrukturierung liefern kann. Weil ansonsten, gerade die Wochen vor Weihnachten waren dann noch sehr chaotisch und wirkten total verwirrt. Und das war schon erschreckend. Und das hat mich dann ein Stück weit auch vom Verein weggetrieben. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt alles ein bisschen einpendelt. Und ja, man mit Peter Bosch, ja, hoffentlich einen Trainer hat, der auch über 1,5 Jahre dann in Leverkusen bleiben kann. Das weiß man natürlich nie. Aber ja, also wenn du mich vor Weihnachten gefragt hättest, ziemlich ungeordnet. Wenn du mich jetzt fragst, ja, langsam das Puzzle zusammensetzend. Das ist das Bild aktuell. Hast du eben Rudi Völler angesprochen? Seine Rolle, könnte man ja fast sagen, hat er den Laden da überhaupt noch im Griff? Aber wenn ich das so jetzt raushöre, geht es da fast schon so um die Nachlassregelung so ein bisschen? Also, oder hab ich mich da verhört? Puh, das ist eine gute Frage. Wer soll sein Nachfolger werden als Geschäftsführer Sport? Wenn Simon Rolf quasi Sportdirektor ist, wird er, glaube ich, nicht sofort Geschäftsführer Sport. Und ich glaube, die Position wird man auch nicht emulgieren, wenn Rudi Völler Vertrag dann ausläuft und er den auch auslaufen lässt. Ich habe es aber letzte Woche am Samstag auch bei den Kollegen von Amazon Music gesagt, Rudi Völler sollte den Vertrag nicht erfüllen und man sollte da schon in Bälde dafür sorgen, dass man da auch einen Wechsel ranbringt, weil dann ist der ganze Umbruch vonstatten gegangen und ich glaube auch, dass Rudi Völlers Einfluss immer geringer wird auf das, was in Leverkusen passiert. Dass man es auch merkt, dass Fernando Caro das ein bisschen auch versucht neu zu strukturieren. Das ist ja nur ein Teil des Ganzen und Rudi Völler ja auch versucht, aus der Öffentlichkeit ein bisschen rauszutreten. ist es schon wesentlich anders, als es noch vielleicht vor 2-3 Jahren war, als dann Heiko Herrlich gekommen ist und auch Roger Schmidt natürlich. Und dass ja jetzt einfach etwas beginnen kann, was auch außerhalb der Personalie Rudi Völler funktionieren kann, weil ja ewig wird er nicht da sein, ist auch gut so. Und es muss auch eine Zeit nach Rudi Völler geben und die muss man jetzt dringend anfangen aufzubauen. Und da hat man jetzt die Chance dazu, ob man sie dann ergreift, wird man dann in den nächsten Wochen und Monaten und ja wahrscheinlich dann doch Jahren sehen. Dann kommen wir nochmal zum Sportlichen. Letztendlich ist ja so, dass Leverkusen vor der Saison ja auch ja mit der Zielsetzung hingegangen ist, internationales Geschäft auf alle Fälle. Da ist die Hinrunde ja nicht so ganz gelaufen, glaube ich, wie man sich das vorgestellt hatte. Wie muss man denn jetzt die Saisonziele definieren? Immer noch europäisches Geschäft. Wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Lethargie. Idealerweise hat man intern immer noch das Ziel Platz 4, was nicht unerreichbar ist tatsächlich. Also halte ich für nicht unerreichbar. Klar hätte man jetzt gewinnen müssen gegen Borussia Mönchengladbach. Das hätte das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich sehe es schon so, dass man das als internes Ziel halten sollte, weil das die Sinne scharf hält. Weil wenn man jetzt sagt, ja okay, das ist jetzt ein Übergangshalbjahr und dann kaufen wir Leute ein und dann machen wir das alles ein bisschen anders, dann gibt es die Gefahr, dass man dann vielleicht nach dem 4., 5., 6. Rückrundenspieltag dann vielleicht in so ein kleines Loch fällt und dann hängt es ruckzuck nochmal unten drin und gerade ihr in Wolfsburg, ihr wisst ja, wie schnell das dann gehen kann, dass du halt tatsächlich dann doch eine Relegation spielst. Und das ist jetzt Teufel an die Wand malen. Das will ich eben nicht. Und deswegen sollte man das Saisonziel weiterhin so halten, dass man auf jeden Fall Europa erreichen will und idealerweise auch noch Platz 4 nicht aufgegeben hat. Ja, und dann kommt es am Samstag zum einzig wahren El Plastico, wie wir immer sagen. Genau. Und das sind ja dann die beiden Mannschaften, in Anführungsstrichen, die Loser vom Rückrundenauftakt mit den beiden Niederlagen. Mit welchen Erwartungen gehst du denn dann jetzt ins Spiel dann beim VfL? Welche Erwartungen? In Wolfsburg spielen ist immer scheiße für uns. Oh, darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Das habe ich getan. Klar. Ist nicht schön. Tun wir uns immer schwer. Ich erwarte ein sehr knappes Spiel, ein sehr enges Spiel. Ich glaube nicht, dass viele Tore fallen werden, auch wenn beide Mannschaften eigentlich eher dafür stehen, dass viele Tore fallen. Glaube ich aber nicht. Es wird ein Spiel, was in den letzten Minuten entschieden wird. Und ich glaube nicht, dass es unentschieden ausgehen wird. Beide Mannschaften müssen jetzt gewinnen, tatsächlich. Schon. Und das wird auch passieren. Wer das sein wird, da bin ich tatsächlich selber sehr gespannt drauf. Ja gut, dann wirst du dich jetzt wahrscheinlich aus der Ecke trauen. Tipp ist vielleicht ein bisschen früh, aber vielleicht eine Tendenz. Ich tippe jetzt schon das Ergebnis. Ich tippe auf ein 2-1 für Bayer Leverkusen. Das wäre ja nicht so schön, die ersten beiden Spiele umgekehrt dann zur Hinrunde zu verlieren vom VfL Wolfsburg. Aber wir werden es natürlich sehen und wir werden es vor allen Dingen auch hören bei Wölfe Radio Arena Live. Da sind wir wieder voll mit am Start und ich bedanke mich bei meinem Experten für Bayern 04 Leverkusen hier im Wölfe Radio, der immer ganz, ganz, ganz, ganz tolle Einschätzungen und Expertisen an den Tag legt. Immer, wenn ich ihn zu Gast habe, immer wieder ein Vergnügen. Danke, Kevin Scheuren. Vielen lieben Dank, Lars, und schönes Spiel, trotz allem. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Treffen sich zwei Eintracht-Braunschweig-Fans, sagt der eine, du, ich musste neulich einen Alkoholtest machen, sagt der andere. Und, war er schwer? Faninfos. Jo, Samstag Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen und es wird natürlich kalt, kann sich jeder denken bei den Temperaturen draußen, aber trotzdem ab 13 Uhr beginnt vor der Nordkurve wieder die VfL-Fanmeile, da gibt es dann wieder einiges an Aktionen, 14.10 Uhr kommt dann auch ein Spieler zur Autogrammstunde. Ja, dann gibt es diverse Auswärtsfahrten, unter anderem auch, was picke ich mir heute mal raus, ja, nach Mönchengladbach und nach München. Hatte ich aber auch schon sogar vor der Winterpause mal gesagt, dass ich das nochmal ankündigen werde extra. Für beide Spiele, Gladbach und Bayern, hat auch diese Woche der Vorverkauf begonnen. Und ja, Gladbach, das Spiel ist am 23. Februar und 9. März dann bei den Bayern. Nach Gladbach gibt es diverse Mitfahrgelegenheiten. Fanfahrten Wolfsburg bietet an, die Schlemmerbrüder, Altmark, Wölfe, Gardelegen und auch Fanclub Casablanca. Kann ich euch jetzt nicht alle Kontaktdaten reingeben, aber schaut doch mal auf die Homepage beim VfL oder in die App. Das wäre ganz cool. Da gibt es dann auch die weiteren Infos. Nach München fahren auch Fanfahrten Wolfsburg und die Schlemmerbrüder. Da könnt ihr dann gleich auch entsprechend mitgucken. Und München ist noch ein gutes Stichwort. An dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen. Frauenfußball-Fanclub Wölfinnen Family, bitte zum Spitzenspiel beim FC Bayern für unsere Damen sozusagen, für die Ladies, für die Wölfinnen, eine Tagestour an mit ja, Fanbus ab 17. Februar. Da ist das Spiel, 48 Euro Abfahrt ab 5.30 Uhr schon morgens am AOK-Stadion. Telefonisch die Anmeldung möglich oder auch per E-Mail an ontour@wölfinnenfamily, wölfin mit oe dabei.de. Ja, also fahrt gerne fleißig mit, so soll es sein, damit wir auch dann in Auswärtsblöcken ordentlich präsent sind als VfL-Fans. Ja, und gestern Abend war noch die OFC-Versammlung im Fanhaus, die Versammlung der offiziellen Fanclubs. Sportdirektor Marcel Schäfer war auch da. Leider war es genau zu der Zeit, als ich hier meine Sendung aufgezeichnet habe. Das mache ich ja immer Mittwochabends meistens. Deswegen habe ich das leider nicht wahrnehmen können. Aber alles, was da wichtig war, das können wir natürlich auch hier gerne dann nochmal thematisieren. Der VfL-Podcast. Ja, und damit sind wir auch schon eigentlich wieder durch mit dieser sehr, sehr schönen familiären Sendung, finde ich. Ich hoffe, es hat meinen Gästen auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, klar. Ja gut, wenn es hier was Falsches gesagt hätte, hätte ich auch mal kurz über den Tisch gelangt. Nein, Spaß natürlich. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen heutigen Gästen vom Nordkurve e.V., von den Green White Angels, waren der Bernd, der Stefan und der Matze. Jo. Jo. Ja, war heute auch mal wieder nett mit dir. Ja, ja sonst ist ja nie nett mit mir, das ist ja verständlich. Ja, Stefan möchte noch was sagen. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr alle am Samstag gegen Leverkusen alle hier oben in den Nordkurvensaal reinkommt, zu fanfreundlichen Preisen. Ab 13.30 Uhr. Ab 13.30 Uhr haben wir geöffnet. Bringt Kleingeld mit. Und seid einfach alle pünktlich um 15 Uhr am Stadion. Guckt euch an, einfach was für eine Atmosphäre vor dem Heimspiel da sei. Kommt nicht zu knapp, nehmt eure Plätze ein. Wir werden den VfL Wolfsburg richtig unterstützen. Alle gemeinsam. Sehr schön, wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Ja, ein bisschen Werbung haben wir auch gemacht, muss sein. Ja, und damit sind wir auch durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, wie ihr die Sendung gefunden habt. Schreibt in die Kommentare beim Wolfsblog, schreibt bei Facebook, schreibt überall, gebt mir Rauchzeiten, ihr kennt das Spielchen. Ja, und dann bedanke ich mich nochmal bei meinen Gästen, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wisst ihr, was ich immer sage? Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.